1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, das Wochenende ist schon wieder vorbei und wir sind wieder da. Ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen jetzt eine neue Talkwoche. Ich hoffe, ihr seid bei uns und bleibt bei uns. Ja, und wie immer, montags mit einer freien und offenen Themensendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, völlig egal über was, der möge sich bitte melden unter 0800 220 50 50 oder mailt bitte domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Maurice und Maurice ist 19. Hallo Maurice. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Und zwar um meine Schwester. Sie hat vor 3 Jahren versucht, sich umzubringen. Mhm. Ach. Und ist die Leitung weg. Dann machen wir weiter mit, mit Nina. Mit Nina. Nina ist 47. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen, Domian. Ich hoffe nicht, dass du auch gleich weg bist. Ja, das hoffe ich auch nicht. Obwohl, ich bin so aufgeregt. Ist gleich also, vergangen. Meine Stimme nicht versagt. Nee, das kriegen wir geschaukelt, wir beiden. Ja, ich... 47, ne? Hatte ich, glaube ich, noch ja, nicht das gesagt. Ist richtig, 47, ja. Genau. Ich hatte schon versucht, an dem Abend durchzukommen, als du das Thema hattest, der sechste Sinn. Ja. Da war so viel los, hat es leider nicht geklappt. Genau, das war letzten Donnerstag. Dass es heute nun soweit ist. Der sechste Sinn, übersinnliche Geschichten, Wahrnehmungen, ja. Ereignisse. Hast du damit was zu tun? Ja, es ist ein Erlebnis, was mich am 21.10. so ein bisschen schockiert hat. Aber ich fange mal ganz am Anfang an. Also ich bin vor 10 Jahren geschieden worden. Mhm. Und bin also seitdem auch überzeugt davon, dass mein Ex-Mann und dessen Freund, dieser Freund, der stammt aus England, dass die beiden einen Fluch ausgesprochen haben. Dessen Freund heißt, er ist jetzt in einer schwulen Beziehung? Nein. Nee. Also das ist so eine kumpelhafte so. Beziehung gewesen. Die sind auch, also der Freund ist bei uns damals ein- und ausgegangen. Du hast den Eindruck, dass die einen Fluch auf dich abgelegt haben? Ja, also nachdem ich mich dann halt von meinem Mann getrennt hatte. Ne? Mhm. Warum bist du dieser Meinung? Erstmal haben die beiden immer über so skurrile Geschichten sich unterhalten, die halt so in England passiert sind, aus dem Ort, wo der Freund herstammte. Mhm. Das ging da um so merkwürdige Selbsttötungen von jungen Leuten und auch über Flüche wurde gesprochen. Ja. So, und ja, okay, das hat man halt so nebenbei mal registriert. Und nach der Scheidung, das war also vor 10 Jahren, 1998, habe ich also sehr viel Pech gehabt. Ich kann jetzt nicht sagen nur Pech, aber recht viel Pech. Und das führst du da eventuell drauf zurück? Ja, ich bin einfach irgendwann mal auf diese, Schnapsidee gekommen, dass die beide halt einen Fluch ausgesprochen haben. Bevor wir jetzt noch weiter in der Vergangenheit sind, mal ein kurzer Schwenk in die Zukunft, nämlich zum 21.10., den du gerade erwähnt hast. Ja. Was ist da passiert? Darf ich noch ganz kurz erzählen vielleicht, was mir in den Jahren jetzt passiert ist? So. Okay. Mhm. Also zum Beispiel 1998, gleich nach der Scheidung, Ausfall vom Gleichgewichtsorgan. Da war ich also 4 Wochen nur auf allen Vieren unterwegs. Mhm. Ich hatte arge finanzielle Probleme, habe immer wieder so Eiterbeulen am Körper gekriegt, Stress mit der Familie. Ich kriege beruflich keinen Job, habe viel mit Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen zu tun. Mhm. So, und am 21.10., da war ich bin also durch diese Angststörung auch sehr viel zu Hause, da war ich kurz in der Stadt, heißt 10 Minuten habe ich kurz mir einen Tee gekauft da in so einem Geschäft, komme aus dem Laden raus und bin dann von einer Jungfrau angesprochen worden. Die stand plötzlich vor mir, die war sehr freundlich, also eine junge, sympathische Frau. Mhm. Und die hatte so ganz stechende Augen, ganz schwarze Augen und sagt zu mir, du bist vor vielen Jahren verflucht worden. Ach. Und dann war ich habe richtig Gänsehaut. Das ist aber nur wirklich mega gruselig. Das ist so richtig. Eine wildfremde Frau steht vor dir und sagt, sie sind vor vielen Jahren verflucht worden. Genau. Das ist ja unglaublich. Und sie könnte diesen Fluch lösen. Nochmal gefragt, du kanntest diese Frau nicht? Nein. Du hast sie noch nie gesehen? Ich habe sie noch nie gesehen und ich war ja auch wirklich nur so, ja, 2 Minuten halt, ne, in dieser Fußgängerzone und bin dann wieder auf dem Weg zu meinem Auto, hat sie mich da angesprochen. Wie hast du auf sie dann reagiert? Ja, ich war völlig, also perplex, ne. Ich dachte jetzt, weil ich ja so viele Jahre schon drüber nachgedacht hatte, dass ich irgendwie verflucht worden wäre. Okay, aber du musst ja irgendwas gesagt haben. Du musst ja irgendwie... Ja, ich bin dann, ich hatte auch Angst irgendwann bekommen und habe gedacht, auf die Nummer lässt du dich jetzt nicht ein. Da hat so die Ratio überwogen. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das eine Art der, oder eine neue Art der Abzocke, ne? Dass da jetzt irgendwelche, ja, Leute, die halt so Drückerbanden in der Gegend rum... Gut geschaltet. Ja. Gut geschaltet. Obwohl, sehr gut. Ne? Hast du sie denn stehen lassen? Ja, ich habe dann nach ihrer Telefonnummer gefragt. Ich sagte, momentan möchte ich das jetzt hier nicht entscheiden. Mhm. Gib mir bitte deine Rufnummer, ich melde mich dann bei dir. Ja. Und sie sagte, sie ist also nur noch heute hier, sie würde dann wieder zurück nach Bonn fahren. Ja, und wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? Wie soll ich das jetzt, ich sag mal 400 Kilometer. 400 Kilometer, sind das sicherlich, ne? So, da hast du dir die Telefonnummer geben lassen? Die habe ich noch, ja. Ich habe aber auch nicht angerufen. Die hängt hier halt bei mir an der Pinnwand und seitdem ich komme nicht wieder runter, so, ne? Von diesen. Also, du hast natürlich völlig recht. Das könnte natürlich eine ganz geschickte Art sein, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen oder vielleicht auch sich die Privatadresse zu erschleichen von jemandem. Ja, aber danach hat sie überhaupt nicht gefragt, ne? Also, ich hatte jetzt mein Portemonnaie auch in Sicherheit und. Das Verrückte ist nur daran, wenn du mit so Sachen überhaupt nichts am Hut hättest und dir das jemand sagen würde, würde ich auch sagen, komm, guten Morgen, ne, lass mich in Ruhe. Genau. Aber wo du nun schon seit 10 Jahren mit diesem Gedanken dich beschäftigst. Das ist sehr... Nochmal eine Frage ganz in die Vergangenheit zurück. Ja. Diese Trennung, ist die von dir ausgegangen? Die ist von mir ausgegangen, ja. Kannst du es in ein paar Sätzen sagen, warum? Ja, ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Ach so. Und dann war er sehr eifersüchtig. Ja, Hast du denn in diesen 10 Jahren irgendetwas von deinem Mann gehört, was der macht, wie es ihm geht? Ja, dem geht es nicht gut. Also wir hatten kürzlich Kontakt. Es ist momentan, dass man sich einigermaßen unterhalten kann, aber der Kontakt ist gleich null. Ne? Man sieht sich so 2-mal im Jahr. Mhm. Aber, und warum seht ihr euch überhaupt noch 2-mal im Jahr? Ja, wir sind gemeinsame Kinder da. Ach so. Ab und zu, ne? Ja, wie alt sind die Kinder jetzt? Die sind schon erwachsen, also 18 und 20 Jahre alt. Es ist aber nie gesagt worden von deinem Mann, dass er einen Fluch über dich ausgesprochen hat. Nein, ich habe ihn aber beim letzten Besuch habe ich ihn ganz direkt drauf angesprochen. Und das hat er negiert, ne? Verneint? Ja. Ja. Mhm. So, jetzt hast du die Nummer da hängen. Ja, jetzt habe ich die Nummer und weshalb ich jetzt eigentlich bei dir angerufen habe, ist die Bitte, falls es Zuhörer gibt, die mir irgendwelche Ratschläge erteilen können, da wäre ich sehr dankbar, denn ich habe schon das halbe Internet durchforstet, auch in früheren Jahren. Ich finde einfach nichts drüber. Ne? Man sagt ja, so ein Fluch, der wirkt ja auch nur, wenn man dran glaubt. Ne? Das ist ja, ich wollte sagen, da ist ja natürlich das gute Rat hochkompliziert und auch sehr teuer. Wie man sich da adäquat verhält. Mhm. Das war gerade schon eine richtige Formulierung. So ein Fluch funktioniert ja auch nur, wenn man in irgendeiner Weise dran glaubt. Genau. Aber ich finde einfach so komisch, dass diese Frau dich angesprochen hat. Ja, das ist... Als würdest du es auf der Stirn stehen haben. Mhm. Hältst du es für möglich, dass das irgendein ausgebuffter Trick von deinem Mann ist, um dich zu verunsichern? Na, das glaube ich nicht, weil der hat ja an dem Tag gar nicht gewusst, dass ich jetzt dorthin fahre. Das glaube ich nicht. Achso, du warst da an einem Ort, an dem du sonst so kaum bist. Ja, genau. Ich bin ja sehr selten auch außer Haus. Ja. War jetzt mal so ein Moment, ne? Dass ich dort mal hinfuhr und... Ja, aber ich meine, der Mensch ist zu allem fähig, zu allen Bösartigkeiten. Dass er, ich spinne jetzt mal eben, dass dein Mann, dein Bild dieser Frau irgendwie zugespielt hat, diese Frau dich beobachtet hat und im passenden Moment dich anspricht, mit dem Hintergrund, dich wirklich völlig fertig zu machen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich rede jetzt mal so vor mich hin. Ja. Ich weiß es nicht. Bist du eine gläubige Frau, Nina? Also ich glaube an Gott. Bist du eine Christin? Ja, ich bin eine Christin. Mhm. Bist du in der Kirche auch? Nein, ich bin nicht mehr in der Kirche. Gar nicht mehr in der Kirche? Nein. Weil ich gerade so gedacht habe, wenn du christlich vielleicht engagiert wärst oder involviert wärst, dann fände ich ein Gespräch mit deinem Pfarrer. Ja. War ganz gut. Ja. Aber vielleicht könntest du das sowieso machen. Ja. Finde ich immer einen guten Anlauf und erzählst dir mal die ganze Situation und kennst du denn einen Geistlichen, den du ganz okay findest, ganz nett findest? Ja, also ich war früher katholisch, bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich also an diese Marienkultgeschichte irgendwann nicht mehr glauben konnte. Ne? Aber man kann ja sicherlich auch einen evangelischen aufsuchen. Ne? Absolut, natürlich. Mhm. Ich sag dir mal so, ich kann es gar nicht richtig begründen, so mein Bauchgefühl. Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, lass die Finger davon. Ja. Lass die Finger davon, löse dich von diesen ganzen Gedanken und ich kann es gar nicht richtig begründen, aber ich hatte fast ein sehr intensiv schlechtes Gefühl, wenn ich hören würde, du würdest dich mit dieser Frau einlassen. Ja, genau. Ja, das kam bei mir auch so spontan hoch. Lass die Finger davon. Mhm. Ne? Mhm. Es gibt sicherlich noch eine andere Lösung. Wobei die jetzt nach den vielen Jahren, die lag mir jetzt so vor den Füßen. Ich hätte zugreifen können. Ne? Ja, wäre aber vielleicht, ja, ich sag mal so, komisch, das Tor zur Hölle wäre noch weiter aufgegangen oder sowas. Ne? War es denn so in den letzten Jahren, hat die Pechsträhne denn da ein bisschen nachgelassen? Ja, ich sagte ja schon, es ist nicht nur Pech, aber sehr viel Pech. Ne? Ja, hat das in den letzten Jahren, war das so eher normalisiert? Nee, es hat zugenommen. Zugenommen. Ja. Also, ich bin sicher, dass jetzt 100 Millionen Tipps kommen von Leuten aus allen Denkrichtungen. Ja, könnte ich meine E-Mail-Adresse hinterlassen bei euch? Die kannst du bei uns hinterlassen, ja. Ja, das wäre toll. Genau. Ich kann mir das ja dann anschauen. Und da kannst du heraussuchen, was du für als seriös erachtest. Ja, das wäre super. Denn Vorsicht, wir wollen dich ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Nee. Also die Option, das Gespräch mit dem Geistlichen, würde ich mir auf jeden Fall mal vornehmen noch. Das ist ein toller Tipp, Domian. Dankeschön. Nina! Mann, ich hoffe, dass das sich alles irgendwie auflöst, damit du diesen ganzen schrecklichen Kram aus dem Kopf kriegst. Ja, das ist lebensbelastend. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir darüber sprechen konnte. Ja. Weil du bist so ein absolut neutraler Mensch und ich dachte, du bist der richtige Ansprechpartner dafür. Weil wenn man das irgendjemandem erzählt hier so, ne, die denken ja, man hat einen... Ne? Ja, ja. Das denken jetzt auch viele, aber nee, das glaube ich noch nicht passiert das ist, ne? Also wir werden uns dann mit dir in Verbindung setzen, wegen des Austausches der Informationen. Ich danke dir ganz herzlich. Nina, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, auch von Herzen. Nacht. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, heute ist offene Themennacht, da meldet euch. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, das hätte ich besser nie erfahren. Also, zum Beispiel, dass mein Mann schon sehr lange ein Doppelleben führt. Das hätte ich besser nie erfahren, dass mein Partner früher mal ein schweres Verbrechen begangen hat. Das hätte ich besser nie erfahren, dass meine Mutter mich abtreiben wollte. Wenn ihr in eurem Leben eine solche Feststellung schon einmal gemacht habt, das hätte ich besser nie erfahren, so die saloppe Formulierung ist ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail oder morgen ab 0 Uhr oder natürlich auch während der Sendung. Das hätte ich besser nie erfahren. Das ist unser Thema morgen. Herzlich willkommen, Daniel. Daniel ist 28. Hallo, Daniel. Hallo, Jürgen. Daniel, um was geht's bei dir? Ich habe jetzt wirklich einen sehr schicksalsreichen Monat hinter mir. Ich möchte beginnen halt mit Anfang Oktober, wo meine Mutter halt tot aufgefunden wurde. Eine Woche später ist meine Oma verstorben und heute habe ich die Kündigung bekommen. Ach du lieber Gott. Na, kurzer Background, okay, mit meiner Mutter habe ich anderthalb Jahre halt keinen Kontakt gehabt, weil meine Mutter halt sich sehr stark halt in meine familiäre Situation halt eingemischt hat. Also ich habe einen 20 Monate altigen Sohn und meine Mutter kam mit meiner Freundin halt nicht so ganz klar und ja, es gibt immer halt wieder Reibereien so und dann hat es richtig geknallt dann auf meinen Geburtstag, wo ich gesagt habe, melde dich dann halt, wenn du wieder bitte mit unserer familiären Situation klarkamst. Und dann hattet ihr so lange keinen Kontakt miteinander. Ja, genau. Und das heißt, da wurde halt meine Mutter halt am 2. Oktober halt von meinem Opa halt tot aufgefunden. Was war denn geschehen? Wahrscheinlich war es ein Herzinfarkt gewesen, also das sogenannte Ines-Syndrom halt bei Frauen halt, also dieser Herzinfarkt bei Frauen halt. Ich habe auch nochmal mit dem Hausarzt sprechen können halt, wo er zu mir sagte halt, also meine Mutter hat sich über Schmerzen halt im Rücken halt beklagt und Schmerzen halt im Brust- und Halsbereich halt, ne? Wo er halt Medikamente halt verschrieben hat, aber ja, wie es halt mit Ärzten halt ist, die Rücken halt nicht so ganz halt mit der Wahrheit halt aus, ne? Leben deine Eltern zusammen? Nee, meine Eltern sind getrennt. Getrennt. Man muss halt zu diesem Zeitpunkt halt sagen, mein Vater hat Anfang Juli einen Schlaganfall gehabt, war zu diesem Zeitpunkt halt auch in Kur gewesen, wo halt meine Mutter halt tot aufgefunden wurde. Mensch, Daniel, hast du es aber wirklich sehr heftig abbekommen vom Schicksal. Und, meine Oma war zu diesem Zeitpunkt halt schon 3 Wochen halt mit einem sehr schweren Schlaganfall halt im Klinikum. Wie war dein Verhältnis zu deiner Oma? Ein sehr starkes. Ein sehr enges Verhältnis. Ein sehr enges Verhältnis. Und ich habe auch zu Oma gesagt, also man muss halt wirklich sagen, Jürgen, zu diesem Zeitpunkt habe ich halt einen Arbeitgeberwechsel gehabt. Lass mich mal zu Oma fragen. Hm? Hat die Oma, als sie schon sehr schwer krank war, noch realisiert, dass deine Mutter gestorben ist? Nein. Wir haben es ihr nicht gesagt. Also Oma war zu diesem, also der Schlaganfall von Oma war 2 Wochen zuvor gewesen halt so. Also ich war mit meinem Sohn halt noch bei der Oma am Bett gewesen. Ich habe gesagt, Oma, weißt du, wer hier ist und so. Und sie hat genickt. Mhm. Also war auch rechtzeitig sehr gelähmt gewesen, hat versucht, auch noch was zu schreiben. Und ja, ich habe es noch aufgehoben, was sie versucht hat zu schreiben. Aber ja also... Und jetzt bist du auch noch gekündigt worden. Ja. Was hast du für einen Beruf gehabt? Oder was? Ich habe Schwimmmeister gelernt. Ja. Hatte Anfang Oktober halt einen Arbeitgeberwechsel gehabt, einen freiwilligen Arbeitgeberwechsel, weil ich halt abgeworben wurde halt, ne? Und ja, und heute haben sie halt gesagt, so und so, wir kommen halt mit ihrer Art und Weise halt nicht klar und wo gesagt, wir trennen uns halt lieber jetzt halt von ihnen als noch 5 Monate halt zu warten halt. Und du hast eine kleine Familie. Und ich habe eine kleine Familie. Mhm. Lass mich zu deiner Mutter fragen. Du hast mit deiner Mutter dann über ein Jahr nicht geredet gehabt. Ist das für dich jetzt sehr schwer, dass du ein Schuldgefühl hast? Also ich habe Abschied genommen, ich habe die ganze Trauerfeier organisiert und auch ihre ganzen Freundinnen, die sie zum Schluss hatte und es war sehr schwer, wirklich. Ja. Hast du Schuldgefühle? Ja, habe ich. Also, wie war dein Verhältnis also, denn? Also ich habe eine Einäscherung, also ich habe es 1 Uhr Einäscherung durchführen lassen. Einäscherung durchführen lassen, Oma wollte es auch und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, halt die Mutter da zu sehen und ja. Bist du da als einzige Kind deiner Mutter? Ja. Wie war dein Verhältnis früher zu deiner Mutter? Es war ein sehr gutes Verhältnis. Ein sehr gutes. Und, was mich wirklich halt daran stört, Jürgen, ist Folgendes. Meine Mutter hat mich daran erzogen, halt immer ehrlich und offen zu sein. Und als ich die Unterlagen halt durchgeforstet habe und so weiter, habe ich auf einmal über 40.000 Euro Schulden halt gesehen. Ich musste Werbe ausschlagen, ne? Und, ja. Und du hast gar keine Ahnung, für was sie das Geld gebraucht hat? Ja, okay, sie hat sich nach einer Zeit selbstständig halt gemacht. Das waren Steuerschulden halt, ne? Nach einer Zeit der Miete halt und so weiter. Und ja, ich konnte den Unterlagen halt definitiv halt nicht die Sachen halt wiederfinden, wie sie mich mal erzogen hatte, wo sie gesagt hat, Daniel, sei offen und ehrlich, über Probleme kann man reden und so, ne? Und ich habe auch immer gesagt, du kannst Jeremy jederzeit sehen, ne? Komm vorbei und so. Ne? Verweigern es nicht, ne? Weil sie später auch zur Freundin gesagt hat, ich hätte ihren Enkel verweigert. Das war nie gewesen, Jürgen, weißt du? Das ist. Also, da bricht jetzt ganz viel bei dir zusammen oder ist ganz viel zusammengebrochen. Ja. Hast du irgendeine Stütze in deinem Leben? Ja, also heute kam ein bester Freund vorbei, als ich ihm heute gesagt habe, du. Das ist auch noch passiert heute, ich bin gekündigt worden und er hat sich sofort ins Auto gesetzt von Leverkusen, ist hingekommen und gesagt, ich bin da, Daniel, meine Freundin hat gesagt, ich bin da und ich habe nur gesagt, ich brauche heute noch einen Tag für mich und morgen fahre ich nach Hause halt, ne, um neuen Background und neues Fundament halt zu legen. Was meinst du, wo bist du jetzt nicht zu Hause? Nein, ich bin jetzt nicht zu Hause, weil wir haben 2 getrennte Haushalte, ne? Ach so. Ich habe früher halt zwischen Düsseldorf und Köln halt gewohnt, in Leverkusen. Und zurzeit wohne ich halt in Norwid halt allein aufgrund halt der Arbeit halt, wie gesagt, halt Arbeitgeberwechsel und... Verstehe. Welche Rolle spielt deine Freundin, deine Partnerin jetzt in diesen dramatischen Wochen und Monaten? Sie hat mir einen super Background gegeben und mein Kind auch. Mhm. Und ja, es war halt wirklich halt sehr schwierig, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, Jürgen, ich hatte zum 1.10., wie gesagt, halt den Arbeitgeberwechsel halt gehabt. Eine neue Herausforderung war das für mich gewesen. Ich habe mich tierisch auf diese neue Herausforderung eingestürzt. Mhm. Und dann kommen halt sofort diese zwei Schicksalsschläge rein. Ne? Ja, das ist ganz, ganz... ja, und ich habe mich reingestürzt. Ich habe gebuttert und getan, was Ideen reingebracht. So. Und dann wird heute ganz klar gesagt, weil... zwei, drei Schlipsträger über dir sind, hören Sie mal zu, wir kommen mit der und der Art Weise von Was meinen die denn damit, wir kommen mit ihrer Art nicht klar? Hat man dir das erklärt? Okay, wir sind Freizeitbad halt so und man führt halt gewisse Art von Dienstleistungen durch, in diesem Fall Aquafitness und Schwimmkurse und da haben sich halt beschwert halt so, ne? Hm. Und früher halt war für mich halt die Art und Weise, wie es wurde halt im Bad geklärt. Und jetzt halt hast du halt einen Arbeitgeber halt übergeordnet von dir halt, in diesem Fall die Stadtwerke, die gesagt haben, nee, wir kommen da halt definitiv halt nicht mehr klar halt so, ne? Und, ich verstehe. Ja, das ist ja, finde ich, so tragisch, weil du ja noch komplett im Schock der Trauer stehst. Ja. Einmal die ganze Geschichte mit deiner Mutter inklusive Schuldgefühle, wie du gerade geschildert hast, und dann deine Oma, zu der du ein enges Verhältnis hattest. Beides hast du organisiert, beide hast du zur Gabe getragen. Mhm. Und nun ist gerade mal erst Anfang November. Das ist ja nur allzu menschlich, dass du völlig fertig bist mit den Nerven. Sie haben ja auch Trauerkarten geschickt, also vom Betriebsrat von der einen Seite und vom Arbeit und halt von der Geschäftsführung haben ja auch Karten halt so, ne? Mhm. Aber halt bei denen ist wirklich halt so, Jürgen, du funktionierst oder funktionierst halt nicht so halt. Ja, ne? So ist es ja. Leider ja, Gottes fast überall. Das ist halt leider und ich habe heute auch mit meinem alten Arbeitgeber gesprochen, der gesagt hat, auch deine, es tut uns so tierisch leid, wir wissen davon und ich kann auch notfalls zurückkommen halt so. Nur, wie gesagt, man muss halt Gespräche führen halt, ne? Achso, das ist ja schon mal hoffnungsvoll, wenn du zurückkommen könntest in deine alte Arbeits... Verhältnis. Okay, nur man hat halt den Fall halt, man hat sich ja auch noch eine Zweitwohnung gesucht halt. Es hängt dann halt auch an den Vermieter und an den Telekom, das Ganze halt so, ne? Naja. Das halt in die Wege halt zu leisten halt so, ne? Daniel, ich würde mal gerne, ich überlege gerade, wenn man zwei so Tode gerade erlebt hat und dann auch noch diese ganzen Verwicklungen im Hintergrund, vielleicht wäre eine vielleicht nicht langfristige, aber kurzfristige Beratung für dich ganz gut, wenn du jemanden hättest, mit dem du über diese Trauerschock-Situationen sprechen könntest. Ja, wie gesagt, also ich habe mich bisher wirklich halt nur rein in die Arbeit gestürzt. Ja, aber ich habe die Sorge, dass es dann doch irgendwie rausbricht und du völlig kollabierst oder so. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber berätst jetzt. Ja. Das ist Simone, die hat das Gespräch jetzt auch mitgehört, dass wir dir ein bisschen Hilfestellung leisten können, wie du mit der Trauer, dass du die Trauer etwas auffangen kannst. Und das, du hast ja eine Verantwortung auch für dein Kind und für deine Frau. Irgendwann kann man ja auch nicht mehr. Nee, und das ist wirklich heute der Zeitpunkt. Also, wo die Nachricht kam, es war nicht zwar sofort, aber eine Stunde danach halt, habe ich gesagt, welche Person will da oben halt. Ja, jetzt reicht's. Diesen Schicksalsschlag halt wirklich. Vaterschlaganfall, Mutter tot, Oma tot, mir Zeit, diese Sache halt so. Ne? Und Daniel, wir werden dich jetzt gleich zurückrufen und dann direkt im Anschluss daran im Hintergrund ein bisschen planen und überlegen, wie wir dir helfen können. Alles klar. Ich wünsche dir von meiner Seite aus wirklich sehr, sehr viel Kraft und alles Gute von Herzen. Danke, Jürgen. Ne? Auf Wiederhören, Daniel. Okay. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es. Mit Jürgen, und Jürgen ist 43. Hallo Jürgen. Hallo. Hallo. Jürgen, was geht's denn bei dir? Es geht auch um die Flüche und die Tätgang der Nina, glaube ich, hat sie, oder, wo er als erstes angerufen hat. Genau. Einen Tipp geben, sie soll die Dame anrufen. Aha, warum? Es kümmert sich eigentlich wenig am Pfarrer oder sonst irgendwas. Die schütteln das alles ein wenig ab, weil das keiner so gern macht, wenn einer einen Fluch hat. Ich habe damit zu tun, ich bin auch Heiler. Mhm. Und zu mir kommen viele Menschen, die wo verflucht worden sind. Was für ein Heiler bist du? Ich mag den Ausdruck Geistheiler mag ich nicht. Also ich heile mit Hand auflegen. Zahnheilungen und alles Mögliche. Und bei mir kommen immer mehr, wo einfach verflucht worden sind, sei es von der Ex-Frau oder von der Ex-Schwiegermutter oder sonst irgendwas. Ich habe das selber schon alles erlebt, ein Fluch. Wann kann denn deiner Auffassung nach und deinem Weltbild nach ein Fluch funktionieren? Ein Fluch funktioniert immer. Also gerade im Ausland, ob es das Afrikaner sind oder Rumänen sind oder sonst irgendwas, da ist es gang und gäbe, wenn denen irgendwas nicht hinausgeht, dann das kann in einem Kaffee sein, die wollen jetzt bei dir Karten legen und du sagst nein, dann hauen die dir einen Fluch drauf. Weißt du, Jürgen, ich habe das ja vorige Woche schon mal gesagt, als wir über Voodoo gesprochen haben. Mhm. Wenn das alles so einfach wäre, dann hätte man doch wirklich die schlimmen und allerschlimmsten Menschen in dieser Welt, nämlich die Diktatoren von Hitler über Stalin und bis in die Neuzeit hinein, so schachmatt setzen können. Aber ja, das ist gut, nicht geschehen. Die alle schon drüber stehen, das kann ja genauso sein. Das was? Dass die alles drüber stehen. Was heißt drüber stehen? Über den Dingen. Dass sie sagen jetzt, dass sie sind über dem Voodoo. Mhm. Sie machen selber Voodoo, das weiß man nicht. Was diese Menschen machen. Mhm. Lass mich mal ein paar Fragen zu dir stellen. Ja. Du sagst, du bist Geistheiler, der kannst Hände auflegen oder machst auch Fernheilungen. Das heißt, zu dir kommen Leute mit allen möglichen körperlichen und auch seelischen Beschwernissen. Richtig. Richtig. Wo sind deine Grenzen? Meine Grenzen liegen bei Voodoo und bei Reiki. Das sind solche Sachen, die wo, sag ich jetzt mal, künstlich herbeigeführt werden. Heiler kann man nicht lernen. Also du kannst nicht in ein Seminar gehen und kannst sagen, so, am Montagabend bin ich Heiler. Wie hast du das denn bei dir bemerkt, dass du Heiler bist? Eine Bekannte von mir hat es einfach gemerkt, dass bei mir im Haus auch ein Fluch drauf liegt. Die ist zu mir gekommen, da ist eine Woche vorher ist bei mir ein Pferd, also qualvoll verendet über Nacht. Ein Pferd? Ein Pferd, ja. Im Haus? Draußen, also im Stall. Also, ja. Und meinem Hund ist schlecht gegangen, du hast in dem Haus, ich habe ein altes Bauernhaus, das ist über 300 Jahre alt. Ja. Was sie da alles abgespielt hat, weiß ja keiner. Mhm. Und die ist da durchgegangen, der Frau hat wirklich die Haare aufgestellt. Mhm. Und dann hat sie eben gesagt, du kannst es, du kommst eigentlich nur an die Füße, auf die Füße wieder, wenn du das machst mit Räucherungen, alles drum und dran. Mhm. Es hat keiner gewusst, an was das Pferd eingegangen ist. Mhm. Und dann habe ich eben mit drin befasst, mit Räucherungen. Also ich mache so Hausräucherungen und so. Das war zum ersten Mal, dass du sowas gemacht hast? Richtig. Wie alt warst du da? Das ist jetzt so 4 Jahre, sowas ist schon. Ach so, und vorher was hast du vorher beruflich gemacht? Ach, also alles. Ich bin auch nie auf Fies gekommen. Ich habe meinen ersten Fluch von meiner ersten Schwiegermutter gekriegt. Ach, du redest mir zu viel von Flüchen, Mensch. Ja. Mann, da kann man ja auch einen Wahn haben, dass man alles verflucht sieht. Lebst du davon? Nein, weil ich immer noch im Aufbau jetzt bin, wo ich sage, so eine Gabe muss man annehmen können. Wer baut dich denn auf? Die Bekannte eben. Ach so, die führt dich da quasi so hin. Genau. Ich meine gerade mit Grenzen auch, wenn jemand mit einer schweren körperlichen Erkrankung zu dir kommt, wo sind da deine Grenzen? Grenzen gibt es eigentlich keine. Es gibt keine. Also ich habe schon viele Menschen geholfen. Naja, wenn jemand schwer krebskrank ist zum Beispiel und zu dir kommt, was machst du? Dann mache ich diesen Menschen keine Hoffnung, weil diese Menschen halten sich wirklich am Strohhalm fest. Also sind die Grenzen doch eine schwere Erkrankung, die du auch nicht heilen kannst? Ich habe noch gar keinen schwer kranken Krebspatienten gehabt. Mhm. Neurodermitis oder sonst irgendwas. Es gehen die meisten Krankheiten gehen ja vom Kopf aus. Ja, aber trotzdem nochmal, wir sind bei einer ganz schweren Erkrankung. Es steht dir jemand gegenüber, der wirklich von der Schulmedizin aufgegeben, wo man sagt, wir können nichts mehr machen. Dann versuche ich alles, was in meiner Macht steht, versuche ich diesen Menschen zu geben an Energie. Ich mache mit dem einen Energieausgleich. Hört sich gut an, aber du weißt auch nicht, ob es wirkt. Bei den anderen Krankheiten wirkt es. Okay, aber das heißt nicht, dass es bei allen und schweren Krankheiten wirkt. Richtig. Mhm. Richtig. Mhm. Bist du auch noch berufstätig im Moment? Ich bin auch noch berufstätig, ja. Was machst du vom Beruf? Ich habe einen Autohandel. Ja. Nebenbei, aber würde jetzt mehr auf das Heilen gehen, weil mich das wahnsinnig interessiert und wahnsinnig auch Spaß macht, sage ich jetzt mal, Menschen zu helfen. Wenn du sagst, das empfindest du als Gabe und wenn du Menschen helfen kannst, ist das ja auch eine gute Sache, ist ja völlig wurscht, wie das funktioniert. Nimmst du da Geld für? Ja. Warum? Schon. Warum? Ganz einfach, weil sonst zu viele Menschen kommen, die wo anrufen und sagen zu mir, ich war gestern irgendwo beim Trinken fort, ich habe Kopfweh, ich muss jetzt in die Arbeit, mach mir das Kopfweh weg. Und das ist einfach sowas, wo ich sage, nee, da bin ich mir zu schade. Achso, du meinst also, durch das Geld sortierst du den Kleinkram raus? Genau, es kommt aber auch viele, wo irgendwas fehlt, Bandscheibenvorfälle oder sonst irgendwas, wo ich merke, dass die Leute Geld haben, dann nehme ich auch kein Geld. Ja, was nimmst du denn für so eine Sitzung? Ja, für die erste Sitzung nehme ich oder sage 50 Euro. Das sind so, bis ich mich auf den Menschen eingestellt habe. Ja. Weil ich gehe mit den Händen den ganzen Körper ab und dann merke ich durch Kälte, wo von dem Körper abstrahlt, was ihm fehlt. Mhm. Das sind dann meistens so 1,5-2 Stunden, wo ich mich wirklich intensiv mit den Menschen befasse. Ich frage dich erstmal provokativ. Ja. Wenn du das als Gabe von wem und woher auch immer auffasst, wäre es dann nicht redlicher, wenn man sagt, ich gebe diese Gabe zum Wohle der Menschen weiter, aber ich will nicht, dass das einen materiellen Vorteil für mich bringt. Das ist eigentlich kein materieller Vorteil. Na, wenn du Geld nimmst, ist es ein materieller Vorteil. Richtig, aber es ist trotzdem meine Zeit und meine Energie. Und ich sage, ich kann nur so wo ich sage, die brauchen jetzt die Hilfe, denen ist es auch was wert. Weil wenn sie irgendwo zum Heilpraktiker oder irgendwo hingehen, müssen sie auch zahlen. Ja, aber du bist ja nach deiner eigenen Darstellung etwas Besonderes und du bist eben kein Heilpraktiker und kein Arzt. Richtig. Sondern ein Mensch mit einer Gabe und das klingt ja schon nach einer höheren Einordnung. Aber wie auch immer, okay, das hast du für dich so gelöst. Ja, ich habe es zuvor ohne dem gemacht. Wie gesagt, es sind Leute gekommen wegen jedem kleinen Zipperlein. Sind sie da gekommen und dann hat es eben rausgestellt, es fehlt ja sonst überhaupt nichts. Wenn jemand zu dir kommt und du, um wieder auf dein Lieblingsthema zurückzukommen, derjenige ist verflucht, was machst du denn dann? Ja, wie gesagt, wenn der zu mir selber kommt, dann merkt man das, was er für einen Fluch hat. Dann sage ich es dem durch Hand auflegen oder durch Fotos. Du sagst ihm was? Was für einen Fluch, von wem, dass der den hat. Ja, okay. Und was machst du dann? Ich bete für den Menschen sehr viel. Bitte? Ich bete. Ah ja. Ich bete, ich versetze mich in den Menschen rein und schicke praktisch den Flug weg. Also ich hab auch Geschäften, also Einzelhandel, wo zu mir gekommen sind, wo nichts gegangen ist, über Monate, wo gesagt haben, es kann nicht sein. Und dann gehe ich in den Raum rein und merke, wo es kalt ist. Und dann wird ausgeräuchert. Und dann hat die Frau mich dann angerufen und sagt, Jürgen, es kann nicht sein. Ich habe jetzt nachbestellen müssen, das war innerhalb von einer Woche. Du siehst dich in einem christlichen Zusammenhang. Du bist Christ? Absolut. Ja, ich bin es nicht mehr. Ich war es mal. Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, als ich es war, hätte ich mich dagegen sehr verwehrt, was du sagst. Das hätte ich alles fast schon als Gotteslästerung und Hokuspokus abgetan. Nee, ist es nicht, weil Heiler gibt es schon immer. Heiler gibt es eigentlich schon immer. Ja. Und früher war es eigentlich auch gang und gäbe. Und gerade in Österreich, bevor man einen Tierarzt zum Beispiel angerufen hat, hat man einen Heiler angerufen. Oder gesagt, er soll kommen. Christus hat ja auch geheilt. Bitte? Jesus hat ja auch geheilt. Richtig. Er hat kein Geld dafür genommen. Richtig. Geht aber zu unserer Zeit halt nicht mehr. Ja. Jürgen, ich will dich jetzt nicht da weiter bedrängen. Das ist deine Sache und du hast es so für dich entschieden und du machst es, das höre ich schon, auch im guten Sinne für die Menschen. Du willst den Menschen nichts Schlechtes, davon gehe ich schon aus. Absolut nicht. Absolut nicht. Nein, nein. Absolut nicht. Ja. Weil ich habe das ganze Ding alles schon hinter mir. Ja. Gut, lassen wir es mal ganz einfach so stehen als eine Meinungsäußerung einer ganz bestimmten Weltsicht. Die muss man nicht teilen, das ist deine Weltsicht und ich habe eine andere, lass uns ganz einfach mal so stehen und ich will auch gar nicht darüber urteilen. Ich danke auf jeden Fall für deinen Anruf und auch für deine Äußerung und das, was du uns erzählt hast von dir. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ciao. Stefan ist hier. Stefan ist 38. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo, Domian. Stefan, so. Hallo. Jetzt sind wir dran. Um was geht's? US-Wahlkampf. Bitte? Um den US-Wahlkampf. Um den US-Wahlkampf? Ja. Ich glaube, morgen so um die Zeit fast. Ja. Klaus Kleber hat das heute im ZDF gesagt, so ungefähr Viertel nach zwei könnte man wissen, wer Präsident ist. Ich bin John McCain-Anhänger. Du bist John McCain-Anhänger? Ja. Warum? Ja, weil der einfach ehrlicher ist. Woher weißt du das? Ja, ich habe das gesehen in Interviews und da, wo er in Vietnam gewesen ist und so, das hat man gesehen, dass einfach er gesagt hat, ich möchte keine Vorbehalte oder ich möchte keinen Vorbehalten, ich möchte nicht bevorzugt werden. Ja, das ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich in der Gefahr. Vielleicht können wir das mal kurz erzählen. Ja, vor allem sein Vater, der war ja Oberbefehlshaber. Der war ja Oberbefehlshaber von Vietnam. Also der Hintergrund ist vielleicht ganz kurz erklärt, für die, die es nicht wissen. Das zeichnet John McCain wirklich aus, das glaube ich zu sagen. Also sagen, er war Gefangener im Vietnamkrieg, bei dem Vietcong. Verwundeter. Ja, und ist wirklich aufs Schlimmste gefoltert worden. Ja, ja, genau. Dann weil sein Vater ein hoher Militär war in der USA, hätte es bewerkstelligen können, dass John McCain, der damals ein junger Mann war, frühzeitig aus der Gefangenschaft entlassen werden sollte. Dann hat er gesagt, und da stehen wir alle stramm, wirklich, glaube ich, alle Leute. Ja, wirklich stramm. Da hat er gesagt, nein, ich gehe hier nur raus, wenn meine Kameraden auch gehen. Genau. Und dieses Nein bedeutete für ihn, dass er dann noch einige Jahre in Gefangenschaft bleiben musste. So, das ist die Hintergrundgeschichte, Gut, das zeichnet ihn sicher persönlich aus, aber das macht ihn noch nicht unbedingt zu einem guten Politiker. Ja, was ist mit Obama? Obama ist auch nichts. Der ist ja bloß ein Moderator und sonst gar nichts. Moderator? Warum? Was heißt das? Ja, das ist ein Medienmensch. Ein Medienmensch, der wohl noch in den Roben flüchtet. Ja, aber Medienmenschen müssen alle Politiker heutzutage sein. Ja, trotzdem. Sagen wir mal. Trotzdem, es ist ehrlicher. Ehrlicher, wenn ich halt so eine Vergangenheit habe, dass ich einfach das erklären kann, den ganzen Leuten erklären kann. Ja gut, aber man kann sich ja auch nicht nur an der Vergangenheit festhalten. Warum nicht? Naja, es geht um die Gegenwart und es geht um die Zukunft. Es geht zum Beispiel um den Irakkrieg. Es geht zum Beispiel um eine flächendeckende Krankenversicherung für die amerikanische Bevölkerung. Ja, es geht um Steuersenkung für ärmere Menschen. All das will Obama. Obama will aus dem Irak raus. Obama will eine Krankenversicherung für alle Leute, so wie wir es in Deutschland haben. Obama glaubst will du das wirklich? Bitte? Glaubst du sowas wirklich? Ja, davon gehe ich jetzt aus. Ja. Na, das glaube ich nicht. Ja gut, da kann ich ja sagen, glaube ich nicht, was Herr McCain sagt. Ja, aber der McCain, der ist einfach der ehrlichere Mensch. Sagst du jetzt zum dritten Mal? Ja, ist aber der ehrlichere Mensch. Aber du kennst ihn doch gar nicht persönlich. Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist für mich der ehrlichere Mensch. Der hat einfach die Vergangenheit erlebt. Ja, du bist immer Obama an der Vergangenheit. Obama ist einfach so ein Mensch, der einfach nur nach oben dringt und naja, also wenn ein 72-Jähriger mit aller Macht noch Präsident werden will, drängt der auch nach oben. Also ich glaube, da tun die beiden sich nicht sehr viel. Lass uns doch mal über das Problem der Krankenversicherung. Ein großes Problem in Amerika, dass die Leute keine Krankenversicherung haben und bezahlen können. Das hat Hillary Clinton sich ja schon auf die Fahnen geschrieben. Und Barack Obama das jetzt auch. Das gibt es aber in Deutschland. Bitte? Das gibt es aber auch in Deutschland. Was denn? Dass du keine Krankenversicherung hast. Ja, aber wir haben ein flächendeckendes System, was überhaupt nicht mit den Amerikanern zu vergleichen ist. Das will Obama. McCain ist da gebremster. Ich kann es ja bloß von mir sagen. Ja. Also, mir ist auch so. Ich habe keine Krankenversicherung. Ich bin Pensionist und Rentner. Ja. Von Österreich und Deutschland. Ja. Und ich habe keine Krankenversicherung. Ja, dann ist das ein misslicher Fall, aber das ist ein Standard in Deutschland. Ja, aber es hat mit dem nichts zu tun. Doch, also das ist ein absoluter Missstand in den USA, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist keine Ansichtssache, sondern das sind Fakten. In den USA, bei uns. Nein, das ist nicht vergleichbar mit uns. Nein, definitiv nicht. Wir haben ein flächendeckendes Krankheitssystem in Deutschland. Glaubst du? Nein, das glaube ich nicht. Ja, das geht nicht um Glauben, das sind Tatsachen. Reden wir über den Irakkrieg. Ja. Dieser Krieg hat die Republikaner und der derzeitige Präsident Bush ist verantwortlich für Tausende von toten Soldaten. Ja. Für furchtbares Leid. Ist dieser. Ja, ist dieser. Das kann man gar nicht reden. So, das und, ist und, ganz klar. So, und Herr McCain ganz, will, dass das fortgesetzt wird. Woher willst du das wissen? Wie sagt er? Das sagt er nicht. Das sagt er wohl. Na, das sagt er nicht. Das sagt er wohl. Das sagt er wohl. Das sagt er nicht. Das sagt er wohl. Er sagt, Obama ist für einen sehr, sehr zügigen Abzug der amerikanischen Soldaten aus dem Irak. McCain nicht. Ja, McCain, ja, du kannst es aber nicht willkürlich abziehen. Das geht ja gar nicht. Da musst du das erstmal bewahren, was das so ist. Das ist ja klar. Ich meine, das Polizei und alles, das muss ja alles gemacht werden. Ja. Das ist ja alles. Also. Ich mag schon, wir kommen gar nicht bei zueinander. Du, wir kommen immer zueinander. Wir kommen gar nicht zueinander. Aber es ist ja okay, es ist eine demokratische Wahl und jeder, ich meine, wir wählen die ja gar nicht. Wir wählen sie ja gar nicht. Aber du würdest die, wenn du Amerikaner wärst, würdest du McCain wählen. Ich würde McCain wählen. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich Obama wählen und das wäre auch völlig in Ordnung, weil jeder halt das machen kann, was er für richtig hält. Ja, du. Stefan, ich danke für deine Meinungsäußerung. Vielleicht können wir morgen übermorgen nochmal drüber reden. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Jo. So. Alexander, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Somian. Alexander. Ich wollte noch zu dem Thema davor was sagen. Also ich wäre sehr froh, wenn endlich der, wenn der Obama gewählt würde, fände ich gut. Ich glaube, für die Welt und für uns alle wäre es besser. Wäre das sehr viel besser, ja. Der wird auch nicht alles gut machen. Nein, natürlich, das ist ein Machtpolitiker. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Der muss ja irgendwie da hingekommen sein, wo er hinkommt. Aber ich habe das Gefühl, da kommt ein neuer Gorbatschow und die Amerikaner brauchen das. Ja. So, ich bin deiner Meinung, ganz aber... anderes Thema. Genau, was ist dein Thema? Mein Thema ist Missbrauch. Mhm. Und bist du betroffen? Ja. Ja. Doppelt. Von wem? Doppelt? Ja. Erzähl. Ja, mir selber ist es halt passiert. Wann war das? Das ist jetzt genau... Ja, also in 3,5 Monaten ist es halt... oh Gott... Wie alt warst du ungefähr? Ich war 13,5. 13,5. Mhm. Wer hat es getan? Jemand, den ich nicht kannte. Ein Fremder? Mhm. Wo? Ja, im Skiurlaub. Im Skiurlaub? Mhm. Wie hat sich das ergeben? Ich war halt in der Disco und das war halt mein erster Disco-Besuch. Meine Eltern haben mich halt gehen lassen, weil mein älterer Bruder dabei war und noch ein Sportstudent, der halt auch im Skiurlaub damit war. Mhm. Wir waren halt in so einem großen Haus. Und ja, und dann waren wir in der Disco und mein älterer Bruder hat halt eine Frau getroffen und der Typ hat auch der Sportstudent hat auch eine Frau getroffen und die haben sich halt mit denen unterhalten und da habe ich halt ein bisschen getanzt und so und dann war da halt eine Frau, mit der habe ich getanzt und dann kam halt der Typ dazu, das war glaube ich ihr Mann, keine Ahnung. Mhm. Ja, und der hat mir dann halt so ein Whisky Cola ausgegeben und noch ein Whisky Cola und ja. Irgendwann hat er mich halt mit auf den Parkplatz genommen, weil ich bin halt totaler Basketball-Fan und er kannte halt irgendwie Basketball und der war nett, also der war echt sympathisch so. Mhm. Naja, und dann hat er halt gesagt, er wollte mir was zeigen, er hatte was im Auto, so voll dämlich. Halt. Und dann bin ich halt mitgegangen und dann hat er halt auf dem Parkplatz angefangen, mich anzufassen und mich zu küssen und so. Mhm. Und wie weit ist es gegangen? Also er hatte halt meinen Schwanz im Mund so. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann, irgendwie habe ich gedacht, das ist falsch, das ist ganz falsch. Das ist nicht richtig. Wie endete das dann? Bist du dann wieder reingegangen zu deinem Bruder? Ja, ich habe den verprügelt. Weil ich war halt mit 13,5 war ich schon sehr groß und so. Ich habe halt Fußball und Leichtathletik gemacht und war halt echt fit so. Mhm. Also ich war halt fit, also ich habe dem echt eingegeben, so ich habe dem echt einen verpasst, wobei ich halt, also ich bin halt kein gewalttätiger Typ, aber wenn man mich reizt, also wenn bei mir der Schalter fällt, dann. Kannst du dir erklären, dass, bitte versteh das nicht als Vorwurf, aber nur so als Erklärung, dass du nicht vorher schon heftiger... Ja, klar, ich weiß. Aber es war mir gar nicht bewusst, so bis zum Zeitpunkt, wo der Typ einfach die Grenze überschritten hat. Verstehe. Mhm. Ja, du hast ihm dann... Ich wollte das nicht und ich habe den echt verprügelt dann. Ich habe dem ins Gesicht getreten. Ich habe dem halt, also der hatte halt, und dann habe ich ihm mein Knie halt gegeben so. Mhm. Und dann habe ich ihn fertig gemacht. Und hat das dein Bruder mitbekommen? Nee, gar nicht. Ich bin einfach wieder reingegangen und hast so getan, als wäre nichts passiert. Und der Typ ist dann abgehauen? Keine Ahnung. Das war der Mann von? Von einer Frau, mit der ich auf der Tanzfläche war. Und die war dann auch irgendwann weg? Ich habe die nicht mehr gesehen. Mhm. Hast du es damals jemandem erzählt? Nee. Ich habe mich so geschämt. Mhm. Ich habe einen Ständer gehabt. Weißt du, wie geil ist das denn? Ne? Du hast gerade gesagt, in zweierlei Hinsicht bist du betroffen. Mhm. Wie fahren im zweiten Sinn? Ich habe halt eine Frau kennengelernt. Und ja, ich habe halt schon, also es ist nicht die erste Frau, die sich halt irgendwie, mit der halt irgendwie, ja, es ist halt nicht die erste Frau, die selber Missbrauchserfahrung hatte, die auf mich steht irgendwie. Das heißt, du bist jetzt mit einer Frau zusammen? Nein, nicht zusammen, ja, nee, wir sind Freunde. Wir sind richtig, ich kenne die schon so lange, und, aber es war halt immer die Wahrheit. Sie ist halt um einiges jünger als ich. Und ja. Ich kenne die halt schon sehr lange. Bist du ein bisschen verknallt in die? Ich liebe die. Also, aber ist, ja, ihr habt keine Beziehung? Nee, wir haben eine Freundschaftsbeziehung. Weiß sie denn, dass du sie liebst? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Nicht nur einmal. Und wie lange seid ihr schon befreundet? Also richtig befreundet jetzt seit dem 5. September. 5. September? Mhm. In diesen Jahres? Genau. Ich kenne die aber schon seit 24 Jahren. Seit 24 Jahren kennst du die schon? Mhm. Ist das eine Nachbarin oder? Ja, genau. Genau. Und hältst du es für möglich, dass ihr euch noch nicht näher gekommen seid, weil sie eine Missbrauchserfahrung hat? Nee, das war, also ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste das ja nicht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass es ja auch schlecht geht so. Wenn ich sie getroffen habe, dann merkst du, ich spür sowas. Naja, meine Frage war, glaubst du, dass ihr euch nicht näher gekommen seid, weil sie eben so eine Missbrauchsgeschichte erlebt hat? Ja, ich kann die noch nicht mal küssen. Wenn ich die küsse, dann kotzt sie 3 Tage. Mhm. Hat sie dir etwas erzählt, was ihr passiert ist? Ja, andeutungsweise. Ich kann da nicht gut drüber reden, aber ich weiß es halt. Ich weiß es halt von anderen Leuten. Also ich weiß es halt vom Getuschel. Ich weiß es halt von den Gerüchten, die halt rumgehen so in der Nachbarschaft. Mhm. Weil die, ja... Das ist als Kind passiert? Mhm. Über einen längeren Zeitraum? Mhm. Ja. Und das Schlimme ist, der Typ ist halt tot. Der ist halt gestorben. Der ist gestorben. Mhm. Sie kann sich halt jetzt gar nicht mehr mit ihm auseinandersetzen. Naja, mit ihm soll sie sich auch nicht auseinandersetzen. Sie soll sich mit sich selber auseinandersetzen, das ist das Ding. War sie denn, weißt du, ob sie eine medizinisch-therapeutische Betreuung schon hatte? Nee, die Mutter hat das gewusst, aber die hat das toleriert. Na gut, das ist noch keine Antwort auf die Frage. Nee, bis jetzt nicht. Die hat halt so eine Wohlfühlpsychologin irgendwie, keine Ahnung. Also die ist schon längere Zeit in Therapie, aber die kommt halt nicht vom Fleck. Das ist gar nicht. Die geht halt auch immer nur hin, wenn es dann schlecht geht. Und also wenn es akut schlecht geht, dann geht es nicht hin. Was hast du denn bei dir für ein Gefühl? Hast du das Gefühl, dass du das in einer gewissen... Ja, dass ich das kann. Also das ist halt, mein Therapeut hat mich dasselbe gefragt. Er hat gesagt... Herr Peil, dass Sie die Frau lieben, das ist überhaupt nicht die Frage. Und aber können Sie das? Schaffen Sie das? Hm. Alexander, ich bin gerade etwas verwirrt. Du bist 28 Jahre alt. Nein, ich bin 40. Du bist 40? Wie komme ich auf 48? Er war 28? Ja, 40. Ja, 40, du bist 40. Ah ja. Dann liegt das ja schon sehr, sehr lange zurück, das Erlebnis. Du hast eine sehr junge Stimme. Ich habe das auch geschafft. Also ich meine... Bei mir war es aber, glaube ich, so wie ich das beurteilen kann, nicht so schlimm wie bei ihr, weil ich habe mich halt gewehrt und es war halt jemand, den ich nicht kannte, es war ein Fremder, den konnte ich hassen. Hast du denn in den Jahren schon auch längere Beziehungen zu einer Frau gehabt? Das ging, ja, ich hatte 2 Freundinnen, die ich echt sehr gern gehabt habe, aber ich konnte halt nicht mit denen schlafen, ich habe mich vor mir selbst geekelt, ich fand mich so eklig. Das ist bis heute so? Nee. Ich habe eine Therapie gemacht und mir geht so wirklich gut. Ich komme gerade aus einer 5,5-jährigen Beziehung mit einer Frau, die auch sexuell sehr gut war. So, Das ist jetzt die Frage, wie gehst du mit dieser Frau um? Genau. Ich meine, der große Vorteil für dich ist ja Vorteil, wenn man das als Vorteil nennen kann, jetzt sage ich in dicken Anführungszeichen, aber das fördert das Vertrauen, dass du mit ihr reden kannst, als jemand, der... um die Sache weiß, der es selbst erlebt hat. Ich hab ihr am ersten Abend alles erzählt. Ja, ich glaube, dass du da eine gute Vertrauensbasis legen kannst. Ja, aber ich habe halt Scheiße gebaut letzte Woche. Was heißt das? Ich bin halt noch spät abends zu ihr, weil ich halt einen Blumenstrauß für sie hatte. Mhm. Und dann habe ich halt, ja, ich habe sie halt geküsst. Und das wollte sie gar nicht? Nee. Wie hat sie reagiert? Ja, schrecklich. Was heißt das? Ja, sie hat nein, nein, nein gesagt und hat mich weggestoßen. So. Mhm. Und naja, sie hat sich aber noch einmal mit mir getroffen. Und hast du dich entschuldigt? Mhm. Sofort. Mhm. Tja. Ich hab mich entschuldigt. Für sowas kann man sich nicht entschuldigen. Für sowas kann man nur um Verzeihung bitten. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Also das Entschuldigen kann man sowas nicht, weil ich wusste es ja. Ich war nur. Ja, da musst du natürlich jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig sehr behutsam mit dieser Frau umgehen. Genau. Alexander, ich würde dir ganz einfach jetzt von meinem Team... Was das Schlimme ist, Domian, jedes Jahr werden in diesem gottverdammten Land 300.000 Kinder missbraucht, auf die eine oder andere Art. Und bei einigen 10.000 kommt es sogar zum Geschlechtsverkehr. Mhm. Und das sind meistens Familienangehörige. Was ist das denn? Ja, da das muss ist man auch was gegen tun. Ja, das ist sehr schlimm. Aber Gott sei Dank ist dieses Thema in den letzten Jahren sehr, sehr öffentlich geworden. Ja, klar. Du hast recht, das ist unfassbar. Das ist ein Skandal. Was meinst du, wie viele Menschen hier bei uns anrufen zu dieser Thematik auch? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich möchte das jetzt wirklich in fachlicher Beratung sehen. Ich möchte, dass meine Psychologin mit dir ein paar Sachen durchgeht, was du auch dieser Frau raten kannst und was du ihr nahelegen kannst. Ja, ich habe ja halt, also mein Therapeut ist echt cool so. Also ich habe auch einige hinter mir so. Mhm. Eine von den Psychologen hat sogar mit mir geschlafen. Was falsch war, aber was eigentlich für mich gut war. Also es war falsch von ihrer Seite, aber für mich war es trotzdem gut. Aber die hat mir auch nicht wirklich weitergebracht. Also die hat mir, na gut, deswegen versuchen wir es. Ist egal, aber wir versuchen mein Therapeut ist halt echt cool so und der hat halt gesagt, sie will jetzt einen Therapieplatz. Also sie will jetzt echt eine Therapie machen. Ja. Dennoch möchte ich nochmal, dass wir im Hintergrund mit dir sprechen. Einverstanden? Mhm. Ja, klar. Dann legst du auf und wir melden uns jetzt gleich noch. Ja, klar. Okay, Alexander, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und ich danke dir für deine Sendung. Also deine Sendung, die gucke ich jetzt schon sehr, sehr lange. Und du machst da eine wichtige Arbeit, Alter. Dankeschön. Sehr nett von dir. Vielen Dank, Alexander. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Rainer, 44. Hallo, Rainer. Ja, hallo. Hallo, Rainer. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Und zwar... Ein Arbeitskollege von mir, der hat seine Frau umgebracht. Wann? Muss wohl am Donnerstag Nachmittag oder Abend muss passiert sein. Ein naher Arbeitskollege von dir? Ganz nah. Ganz nah? Das heißt, du kanntest die Frau auch? Nein, die Frau, die kannte ich nicht. Aber er hat auf meine Schicht gearbeitet, ne? Wie lange kennt ihr euch schon? Also so gesehen kennen tun wir uns schon bestimmt 13 Jahre und 8 Jahre arbeiten wir auf einer Schicht. Ungefähr 8 Jahre. Ja. Weißt du Hintergründe des Mordes? Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob es ein Mord war oder so gesehen ein Totschlag. Das weiß ich jetzt im Prinzip noch nicht. Und sonst weißt du auch nichts, warum, wie es dazu gekommen ist, wie er sie umgebracht hat? Nein, sie wollte sich wohl scheiden lassen. Mhm. Und das ist im Prinzip so, das ist schon ein Hammer gewesen. Ne? Mhm. Wo ich heute auf Arbeit kam, da habe ich das erfahren. Ne? Hattest du mit ihm mal ein bisschen privat früher gesprochen und mitbekommen, dass er Probleme hat zu Hause? Ja, nee, so gesehen eigentlich nicht, aber so gesehen vor 3 Jahren, da war schon irgendwie mal so was gewesen, ne? Mhm. Also ihr habt nicht viel privat miteinander geredet? Nee, privat nicht, ne? So, man ist auf Schicht gemeinsam, redet so über die Arbeit und dann... Ja. Hast du denn so von seiner Stimmung her mitbekommen, dass er irgendwie schlecht drauf ist oder bedrückt ist? Nee, so gesehen vom vor 3 Jahren ungefähr, ne? Hm? Habe ich mal gemerkt, dass er im Prinzip ganz schlecht drauf ist oder so, ne? Hm. Aber ich weiß nicht. Kann ich mich jetzt auch täuschen, ne? Mhm. Oder so, ne? Aber wenn man das dann erfährt, dass ein Arbeitskollege, mit dem man so viele Jahre zusammengearbeitet hat, dass der einen Menschen umgebracht hat, Wahnsinn, ne? Wie empfindest du das für dich? Das ist ein absoluter Wahnsinn, ne? Habe ich heute dann im Prinzip dann meine Ablöseschicht, habe ich das erzählt, ne? Mhm. Und der eine, der war in Tränen nah, ne? Mhm. Und ich habe gedacht, so gesehen, wo mir das dann heute erzählt worden ist, ne? Mhm. Von meinem obersten Chef, ne? Mhm. Ne? Der wollte mich verarschen, ne? Mhm. Also, naja, aber damit verarscht man ja nur wirklich. Nein, nee, eben nicht, ne? Ja. Da. Er ist natürlich schon verhaftet und Nee, so gesehen, wenn es alles stimmen sollte, ne, dann soll er sich wohl das Leben genommen haben. Was soll er gemacht haben? So gesehen, Er soll sich versucht, das Leben Ach so, er soll sich auch noch versucht haben, das Leben zu nehmen. Ja, genau. Pulsadern aufgeschnitten und den haben sie wohl dann gefunden. Und er muss wohl jetzt im Krankenhaus liegen. Aber ganz genaues weiß ich auch nicht. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, also mir ging es so, wenn ein Arbeitskollege von mir sowas täte, da würde ich immer denken, hast du dich so in dem Menschen getäuscht oder würdest du diesem Menschen, hättest du diesem Menschen so etwas zugetraut? Geht dir das auch so? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Total ruhig. Mhm. Also, das war Wahnsinn. Also, gibt es auch Kinder in der Familie? Naja. Wie alt? Jetzt weiß ich nur circa Angaben. Ja. Circa 10 und 13 oder wie, 9 oder. Wie schrecklich, wie schrecklich. Ne? Also, und du weißt nicht, wie er die Frau umgebracht hat? Nee, weiß ich nicht. Also werde ich dann wahrscheinlich noch Näheres erfahren, ne? Ja, das wird über kurz oder lang schon dann auch zu euch durchsickern. Ja. Aber du hast ja dann direkt mit ihm und dem Umfeld gar nichts zu tun. Du kriegst das ja nur dann so über die offiziellen, vielleicht über die Zeitung oder weiß ich. Über die Gerüchte im Prinzip, ne? Dave Smith, ne? Wohnt er denn auch in dem Ort, wo du wohnst? Nee. Weiter weg? Ganz weiter weg, ja. Mhm. Wie erschütternd. Was wirklich auch in Menschen vorgeht, was man überhaupt nicht für möglich hält. Nee. Gut, nur warst du nicht so nah dran, aber das sowas passiert ja auch Menschen, die entsetzt sind über ganz nahe Angehörige, vielleicht die man, mit denen man verheiratet ist und die dann so etwas Schlimmes tun und man hätte es niemals gedacht und erwartet. Das hätte ich niemals erwartet. Also ich meine, ich hatte ihn auch schon mal hier zu Hause zu Besuch, ne? Mhm. So, ne? Und der fand das alles wunderschön, ne? Mhm. Was ich dann quasi hier so gesehen habe halt, ne? Mhm. Und so, ne? Und du bist verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Mhm. Aber das hätte ich niemals erwartet. Also, was sagen die anderen Kollegen, auch alle geschockt? Ja, klar. Mhm. Ja. Wir sehen, der Ablöser im Prinzip von mir, der war im Prinzip fast zu den Tränen gerührt, ne? Also Wahnsinn, ne? Also das war schon, wie kann der das machen? Ja. Das geht doch nicht, ne? Ja, wie schlimm, wenn dann auch noch, es ist alleine schon schlimm genug und dann noch zwei Kinder zurücklässt. Ja, der hat im Prinzip innerhalb von weniger Minuten hat er alles weggeschmissen. Alles. Mhm. Und die Kinder sind für ihr Leben lang gezeichnet dadurch, von diesem Schock. So gesehen, Oma und Opa werden dann wahrscheinlich dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ne? Die werden dann vielleicht aufpassen oder so, ne? Aber trotzdem. Mhm. Wann hast du ihn jetzt das letzte Mal gesehen? Boah, sagen wir, letzte Woche hat er Urlaub gehabt. Davor halt, so sind vor, sagen wir jetzt, 8, 9 Tagen. Ach so, mhm. Und so vom Charakter, wie würdest du den beschreiben? Was war das so für ein Typ? Total ruhig. Ruhig, wie du es gerade schon sagtest. Ganz ruhig. Mhm. Also das hat mich schon sehr geschockt. Mhm. Also, ist auch das erste Mal, dass ich bei dir anrufe. Mhm. Ja. Also ihr werdet mehr erfahren, ihr Arbeitskollegen natürlich. Und das wird sicher noch lange Gesprächsstoff bei euch in der Firma sein. Ja, klar. Ja. Mhm. So gesehen, ob es jetzt Totschlag oder Mord war, das weiß man ja im Prinzip alles noch nicht. Ne? Ja, aber die Frau ist tot. Und das ist das Furchtbare. Ja, klar. Das war furchtbar. Rainer, ich wünsche dir alles Gute. Ja, okay. Alles Gute. Ja, ne? Mach Tschüss. Weiter mit deiner Sendung, so, ne? Sehr gerne. Auf Wiederhören. Okay, auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. So, liebe Leute, in der Technik Gunel Blendin und morgen heißt unser Thema, das hätte ich besser nie erfahren. Also wer von euch sagt zum Beispiel so, das hätte ich besser nie erfahren, dass mein Mann schon sehr lange ein Doppelleben führt, dass mein Partner früher mal ein schweres Verbrechen begangen hat oder dass meine Mutter mich abtreiben wollte. Sicher gibt es da sehr viele Beispiele, wo man so sagt, Mensch, eigentlich hätte ich das am liebsten in meinem Leben nie erfahren und ich hätte mehr Ruhe und Seelenruhe gehabt, wenn ich das nicht wüsste. Aber man hat es mir gesagt oder die betreffende Person hat es mir gesagt und nun muss ich damit leben. Das ist unser Thema morgen. Das hätte ich besser nie erfahren. Wenn ihr euch gerne beteiligen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Um 0 Uhr sind unsere kostenfreien Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50 oder mailt uns rund um die Uhr domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Bis dahin, tschüss.